Zuerst Le Rita Mitsuko. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich meinen Kopfhörer wieder drin. Ich hörte mich eben gar nicht. Keine Panik. Zuerst Le Rita Mitsuko aus ihrem aktuellen Album Cool Frenesie. Danach Isabelle Antena, eine Französin mit Wohnsitz London. Jedenfalls zur Zeit ihres Albums En Cavale. 1986. Sie erreichte schon damals mit ihren Platten und Live-Auftritten nicht das ganz große Publikum. Und heute werden ihre wenigen Platten vielleicht mal auf Plattenbörsen getauscht. Aber im Grunde ist sie so gut wie vergessen, diese Isabelle Antena. Auch aus der Zeit, Anfang, Mitte der 80er, eine andere Exilfranzösin in London. Hermine de Morian oder einfach nur Hermine. Die hat einige charmante, andere würden oder manche würden vielleicht sagen, dilettantisch produzierte Platten herausgebracht. Zum Beispiel das Mini-Album The World on My Plates. Und dass das Englische nicht wirklich ihre Muttersprache ist, zeigt sie uns am TH, beziehungsweise am fehlenden TH. I won't make it without you, Hermine.